Protokolle 9.1. Bei der Anwendung unserer Grundsätze müssen Sie den Charakter des betreffenden Volkes berücksichtigen, in dessen Mitte Sie sich befinden und wirken. Eine allgemeine gleichmäßige Anwendung dieser Grundsätze kann keinen Erfolg haben, bevor wir nicht die Volkserziehung umgebildet haben. Gehen wir aber bei Ihrer Anwendung vorsichtig vor, so werden Sie sehen, dass keine 10 Jahre vergehen, bis auch der härteste Charakter verändert ist, und wir werden dann ein Volk mehr unter denjenigen zählen, die sich uns schon unterworfen haben. Protokolle 9.2. Sobald unsere Herrschaft errichtet sein wird, werden wir unseren liberalen Schlachtruf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit nicht durch einen anderen Schlachtruf ersetzen, sondern durch Worte, die bloß eine Idee ausdrücken. Wir werden sagen, das Recht auf Freiheit, das Recht auf Gleichheit, das Recht auf Brüderlichkeit. Wir werden dadurch den Stier bei den Hörnern packen.